Frio. Judy on the beat. Young Mesh, mach die 808. Alles, was ich sage, geht viral grad. Zu Rapper mit Rückenfleisch sein, ja, ich darf das. Wochenlang kein Pass von meinem iPhone. Dann mit deiner Story direkt in den Zeitung. Möcht ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Doch Absagen geben, ja, ich darf das. Dein Manager auf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way, fuck shaming. Stelle keine Frauen in Schatten, damit sie scheinen. Ugly Bitches machen pretty Bitches gerne klein. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich kann das. Mein kleiner Ratschlag. Kein Mann in dieser Welt macht dich zum Starschatz. Selbst wenn du einen kleinen Arsch hast. Shake booty, baby girl, denn du darfst das. Ob ich darf, ja, ich darf das. Pech, ob ich's mach, ja, ich mach das. Echt, ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will, yeah. Ass out, Daisy Duck. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Duck. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Ich glaub, ich wär bescheuert. Deinen Stylisten hab ich letztes Jahr gefeuert. Verteile wieder Körbe in Berlin. Deine Frau will bei meinem Friseur einen Termin. Sie darf das. Long nails mit den white tips. Wirst du frech, wird dein Mann zu meinem Sidechick. Spiel mit der Figur, so wie Beth Harmon. Weine Dame ohne Bachelor oder Examen. Gewinne jede Misswahl, außer die für Missgunst. 10k für Battle Rap, 10 für den Stripclub. Bitch, ich bin kein Housewife. Werf ihm mein Höschen zu, so schmeiß ich den Haushalt. Ohne Make-up auf dem Cover von einem Klatsch- und Tratschblatt. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Alle wollen meine Meinung oder Statements. Doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Ob ich darf, ja, ich darf das. Pech, ob ich's mach, ja, ich mach das. Echt, ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will, yeah. Ass out, Daisy Duck. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad bitch, gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Duck.